Gedicht, vorgetragen von Klaus Schankin. O Holger, einen langen Weg bist du mit mir gegangen. Als Kind schon warst du an meiner Seite, doch warst du stets mit Stoff verhangen und ich sah dich nur aus verrenkter Weite. Heut ist der Tag, wir sagen leb wohl. Ich weiß nicht, warst du mir wohlgesinnt? Das frag ich mich zu meinem Wohl und ich freu mich, dass es dich mürbe stimmt. Jetzt bist du allein und gibst dich dem Alkohol hin, denn die Klinge, die uns trennte, war sauber und scharf. Der Schmerz war klein und so erleichtert ich bin, dass ich dir aus der Ferne winken darf. Betrachtet wirst du nun auf sterilem Glas, der promovierte Blick durchbohrt dich gar. 2 ellenlange Wochen dauert der Spaß, ob der Schnitt auch der endgültige war. Für die Zeit parkt mein Puls auf höherem Level, ich trink dem Frohmut und bin gelassen. Are you an angel or just a devil? Ich hoff, du hast mir nichts hinterlassen. In Gedanken an mein Muttermal Holger, rest in peace. O Holger, von Robert Kerig alias Follux.